Die östlich von Nord-, Mittel- und Südamerika gelegene, von der Karibischen See und dem Nordatlantik flankierte Region wurde im Laufe der letzten 8000 Jahre von den verschiedensten Jäger- und Bauerngesellschaften besiedelt. Damit wurde sie zu einem idealen Labor, in dem man beobachten kann, wie verschiedene wirtschaftliche und gesellschaftliche Organisationsformen sich auf tropische Inseln auswirken. Scott Fitzpatrick, Professor an der University of Oregon, ist ein wahrer Inselarchäologe und widmete sich während eines großen Teils seiner Forscherlaufbahn der anstrengenden Aufgabe, in der Karibik Ausgrabungen vorzunehmen. Einen Namen machte er sich mit Arbeiten, um die ihn die meisten von uns beneiden. Er untersuchte, wie Seefahrergesellschaften eine Region, für deren Besuch so mancher eine Menge Geld bezahlen würde, besiedelt, sich an sie angepasst und sie verändert haben. Die Karibik ist nicht nur eine wunderbare Region zum Arbeiten, sondern auch ideal geeignet, wenn man wissen will, ob die Kombination aus Mensch und Insel zwangsläufig in die ökologische Katastrophe führt, sagt er. Für Gesellschaften und Regierungen in dieser Region der Welt ist es eine drängende Frage, denn Entwaldung, Gefahren für einheimische Pflanzen und Tiere sowie der Verfall der Korallenriffe haben im 21. Jahrhundert bedrohlich zugenommen. Es ist damit zu rechnen, dass ganze Ökosysteme im Meer und an Land in vielen Teilen der Karibik im Laufe der nächsten 20 Jahre verschwinden werden, wenn wir nichts unternehmen, um Umweltverschmutzung, globale Erwärmung, Überfischung und Tourismus einzudämmen. Sind das moderne Phänomene? Oder gibt es Präzedenzfälle aus früheren Zeiten, aus denen wir etwas lernen können? Die ersten menschlichen Bewohner der Karibik kamen auf zwei Routen. Die litische Gruppe wanderte aus Mittelamerika ein und war vor rund 7000 bis 6000 Jahren auf den großen Antillen angekommen, der nördlichen Inselkette mit Kuba und Hispaniola. Die zweite archaische Gruppe stammte aus Südamerika und war vor 8000 Jahren zunächst in Trinidad angelangt, bevor sie vor rund 6000 bis 5000 Jahren weiter auf die großen und die nördlichen kleinen Antillen vordrang, später auch auf mindestens zwei Inseln der südlichen kleinen Antillen, nämlich auch Barbados und Curaçao. Von dort breitete sie sich schließlich in der gesamten Karibik aus. Die Gruppen waren Jäger, Sammler und Fischer und stellten Steinwerkzeuge her. Dass die archaischen Gruppen in großem Umfang Nahrung aus dem Meer bezogen, erkennt man an Abfallhaufen mit Überresten von Muscheln, die in der Nähe der Küste wahrscheinlich eine zunehmend sesshafte Bevölkerung ernährten. Die Bevölkerungszahl ist nicht gesichert, aber diese archaischen Gruppen hinterließen mit Sicherheit ihre Spuren. Eine umfassende Übersichtsuntersuchung an Bohrkernen aus Feuchtgebieten und Seen der gesamten südlichen und östlichen Karibik legt die Vermutung nahe, dass diese Gruppen aktiv Gartenbau betrieben und Wälder rodeten. Um mit der vielgestaltigen Umwelt zurechtzukommen, bedienten sie sich möglicherweise schon seit der ersten Einwanderung des Feuers. Diese Vermutung ist aber umstritten. Trinidad ist heute eine Insel, war aber im frühen Holozän, vor rund 11.700 bis 8.200 Jahren, mit dem südamerikanischen Festland verbunden. Hier begünstigte die Rodung von Waldstücken das Wachstum südamerikanischer Nutzpflanzen wie Mais, Süßkartoffeln und Chili, deren Überreste an archaischen Fundstätten ausgegraben und auf ein Alter von 7.700 bis 6.000 Jahren datiert wurden.